Pause. Ahoi. Pause. Ahoi. Ahoi. Ahoi. Ahoi. Ahoi. Wir waren im Osten, wir waren im Westen, doch in der Heimat geht es am besten.